O die ihr glaubt, wenn ihr denen, die ungläubig sind, gehorcht, lassen sie euch auf den Fersen kehrt machen, und dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren.